Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Zwei große Bewegungen kennzeichnen die globale Entwicklung der Menschheit in den letzten Jahrzehnten. Auf der einen Seite der Siegeszug der digitalen Technologie. Und auf der anderen Seite die Erkenntnis von den fatalen Folgen der industriellen Produktion und des Massenkonsums auf Umwelt und Klima. Zwei Bewegungen, die unser Leben in allen seinen Facetten verändern. Lange haben beide gleichsam nebeneinander gewirkt, oft auch gegeneinander. Ein wenig so, als wären sie in verschiedenen Kulturen unterwegs. Hier die smarten, zukunftsorientierten und optimistischen Vertreter des virtuellen, weltumfassenden Silicon Valley. Dort die besorgten, fortschrittsskeptischen und kritischen Kämpfer für Natur und Umwelt. Zwar benutzen auch Naturschützer Handys und Computer, zwar machen sich auch Programmierer Sorgen um den Zustand unseres Planeten. Und doch sind sich die großen Erzählungen der digitalen und der ökologischen Kultur weitgehend fremd geblieben. Die ökonomische Notwendigkeit, im globalen Wettbewerb immer mehr digitale Technologie einzusetzen und die öffentlichen Diskurse um die notwendige ökologische Nachhaltigkeit des Wirtschaftens scheinen einander in vielen Bereichen auszuschließen. Aber mehr Kommunikation, mehr Daten, mehr Streaming, das heißt auch mehr Computer, mehr Tablets, mehr Smartphones. Was wiederum mehr Energiehunger und mehr CO2-Ausstoß verursacht. Und daraus folgt, die Digitalisierung und die sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaften müssen endlich miteinander in Beziehung gesetzt werden. Digitalisierung ohne Rücksicht auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens wird die Probleme von Umwelt und Klima noch verschärfen. Der Einsatz für Nachhaltigkeit in Produktion und Alltag kommt um die Einbeziehung der digitalen Informationstechnologie nicht herum. Postfossil geht, postmetallisch nicht. Wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Sendung von Markus Metz. We watch the last train. Unsere gemeinsame Zukunft, heißt der Bericht, in dem die UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung im Jahr 1987 eine Definition von Nachhaltigkeit entwickelte. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig Lebende. Aus dieser Definition folgt eine eigentlich klare Handlungsanweisung. Im Wesentlichen ist nachhaltige Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potenzial vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Digitalisierung bezeichnet nicht bloß die Verwendung computergesteuerter Prozesse und Kommunikationen. Nach den Worten des Medientheoretikers Alan N. Shapiro bedeutet Digitalisierung auch den Übergang vom Physischen zum Virtuellen und vom Lokalen zum Globalen. Seit den 1990er Jahren gilt es als eines der hervorragenden Ziele der Weltgemeinschaft, diese Idee der Nachhaltigkeit in konkretes Handeln von Regierungen, Gesellschaften und Individuen umzusetzen. Die parallel dazu verlaufende Digitalisierung birgt für eine sozial-ökologische Transformation Chancen wie Risiken. Wenn die Digitalisierung ungesteuert, ungestaltet voranschreitet, dann wird sie eher wie eine Optimierung des nicht nachhaltigen Status quo wirken. Tilman Santarius, Professor für sozial-ökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung am Einstein Center Digital Future, Berlin. Das heißt, sie wird dann eigentlich eher das, was wir an nicht nachhaltigen Trends haben im Konsumbereich, im Mobilitätsbereich mit dem zum Beispiel motorisierten Individualverkehr, dann wird sie diese nicht nachhaltigen Trends eher länger aufrechterhalten, weil sie ja noch effizienter macht. Die werden dann nicht so schnell an Grenzen kommen und das Ganze verlängert dann sozusagen die Existenz unseres nicht nachhaltigen Wohlstands- und Gesellschaftsmodells. Das heißt, wenn da gar nicht gestaltet wird, dann wird es auf keinen Fall einen hinreichenden Beitrag geben in Richtung Nachhaltigkeitsziele, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung. Manche sprechen ja auch von der Digitalisierung als Brandbeschleuniger. Das heißt, dann wird der Konsum noch zunehmen, die Leute werden noch schneller und noch weiter unterwegs sein in mobiler Hinsicht. Es wird noch mehr Strom und Energie verbraucht, ohne an anderer Stelle die Energie- und Stromverbräuche auch nur hinreichend zu senken. Materialeffizienz und Rohstoffe. Eigentlich ist die Informationstechnologie eine wunderbar nachhaltige Technologie. Die Software ist komplett immateriell. Die Software ist so etwas wie ein Roman oder eine Partitur. Die nutzt sich nicht ab, ja, dadurch, dass sie verwendet wird oder dass man in ihren Genuss kommt. Braucht eigentlich nur eine minimale materielle Basis, um gespeichert zu werden und um ausgeführt zu werden. Die Hardware ist immer material- und energieeffizienter geworden im Laufe der Jahrzehnte. Und die Hardware ist eigentlich auch langlebig. Das heißt, Mikrochips können eigentlich 10 Jahre funktionieren. Der Informatikprofessor Lorenz Hilti leitet an der Universität Zürich die Forschungsgruppe Informatik und Nachhaltigkeit. Also der Fortschritt der Materialeffizienz in der Informationstechnik, der lässt sich an einem Sprung von 40 Jahren sehr schön darstellen. 1971 hat Intel den ersten Ein-Chip-Mikroprozessor produziert. Das ist der Intel 4004. Das war ein 8-Bit-Mikroprozessor und der bestand aus 2300 Transistoren, die in diesem winzigen Chip integriert waren. Und genau 40 Jahre später hatte ein handelsüblicher Prozessor, in dem Fall Intel Core i7, der hatte 2,2 Milliarden Transistoren auf einem Chip. Das heißt, das ist eine millionenfache Verdichtung. Also mit dem gleichen Material heute haben wir eine Million mal mehr Schaltelemente verglichen mit der Situation vor 40 Jahren. Trotzdem nimmt die Menge an Elektronikabfall global weiter zu. Und zwar nicht nur, was die Gesamtmenge angeht, heute weltweit jährlich 50 Millionen Tonnen, sondern auch pro Mensch und Jahr. Von durchschnittlich 6,1 Kilo im Jahr 2016 auf 6,7 Kilo im Jahr 2019. Die Digitalisierung, also auch die Aufrüstung unser aller Alltag und auch der beruflichen Realitäten mit immer mehr digitalen Geräten, bringt es natürlich mit sich, dass dafür auch immer mehr Ressourcen extrahiert werden müssen, teils seltene Erden, seltene Metalle. Das ist die sogenannte materielle Basis der Digitalisierung. Und diese materielle Basis der Digitalisierung ist natürlich zunächst erstmal in keinerlei Hinsicht nachhaltig. Wir sind weit davon entfernt, dass digitale Hardware in geschlossenen Stoffkreisläufen, also nachhaltig, ökologisch konsistent erzeugt werden kann. Stattdessen steckt da eine Vielzahl knapper Ressourcen drin und eine Vielzahl chemisch toxischer Stoffe, die erstmal so natürlich alles andere als nachhaltig sind. 2016 wurden weltweit etwa 1,5 Milliarden Smartphones gekauft. Seitdem sind die Zahlen leicht rückläufig. In Smartphones ist eine Vielzahl von Rohstoffen enthalten. Das ist Gold, Tantal, Zinn und Wolfram, aber eben auch andere. Wir kennen das mit dem Kobalt, das für die Batterien verwendet wird, auch Kupfer und einige seltene Erden. Annelie Evermann, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte und faire Beschaffung bei der Nichtregierungsorganisation WEED in Berlin. Insofern ist es wirklich eine Fundgrube für verschiedenste wertvolle Rohstoffe. Und die sind immer nur in einer Milligramm oder Gramm Menge in einem einzelnen Smartphone drin, aber durch die Masse an Smartphones und Tablets, die produziert werden, hat das schon einen unglaublichen Rohstoffkonsum, der dort mit der Produktion einhergeht. Der Rohstoffhunger der internationalen IT-Produktion führt in vielen Ländern und besonders in solchen, die ohnehin von Bürgerkriegen, Rechtsunsicherheit und Diktaturen geplagt sind, zu einem Raubbau, ohne die geringsten Rücksichten auf Umwelt und Menschenrechte. Konfliktrohstoffe, das ist Gold, Tantal, Zinn und Wolfram, aber eben auch andere, sind solche Rohstoffe, die in Konfliktgebieten abgebaut werden. Und durch deren Abbau und durch deren Handel werden letztendlich die Konfliktparteien vor Ort eben finanziert oder mitfinanziert, sodass schwerste Menschenrechtsverletzungen letztendlich mitfinanziert werden durch den Kauf dieser Rohstoffe. Es gibt auch manche Länder, wenige Länder, aber die den Bergbau tatsächlich auch verbieten in ihrem Land, wie El Salvador zum Beispiel, weil das zu viele Umweltauswirkungen vor Ort hat und sie darauf verzichten wollen. Der Rohstoffverbrauch für die Digitalisierung ist Mitverursacher ökologischer wie sozialer und humanitärer Katastrophen. Nur drastische Maßnahmen wie Einfuhrkontrollen und Handelsbeschränkungen können hier aus Sicht der Umweltschützer zum Umdenken führen. Ab Anfang 2021 gilt etwa eine EU-Verordnung zu Konfliktrohstoffen. Damit verpflichtet die Europäische Union, Importeure von Mineralien und Metallen, Transparenz herzustellen und Sorgfaltspflichten auszuüben. Energieeffizienz und Obsoleszenz. Die Informationstechnik ist selbst vielleicht das extremste Beispiel von zunehmender Energieeffizienz. Es ist eigentlich eine große Erfolgsstory. Die ersten programmierbaren elektronischen Computer, die haben, um 1000 Rechenoperationen durchzuführen, eine Kilowattstunde Strom gebraucht. Also für eine Kilowattstunde kriegte ich 1000 Rechenoperationen von so einem Prozessor. Lorenz Hilti, Informatikprofessor an der Universität Zürich. Das hat sich dann etwa alle 19 Monate verdoppelt. Und heute haben wir ungefähr 10 Billiarden, also 10 hoch 16 Rechenoperationen pro Kilowattstunde. Das heißt, wir können uns entscheiden, ob wir jetzt irgendwie einen Topf Spaghetti kochen, ja, oder 10 Billiarden Rechenoperationen durchführen wollen. Und das ist schon sehr erstaunlich, nicht? 10 Billiarden sind 10 Millionen Milliarden Rechenoperationen. Man kann sich das schwer vorstellen. Das macht so ein durchschnittlicher kleiner Mikroprozessor, der zum Beispiel in Ihrem Smartphone verbaut ist, der kann das heute. Das heißt, wir brauchen fast keine Energie mehr, um zu rechnen. Darum können wir hochauflösende Katzenvideos ständig komprimieren, dekomprimieren und die Welt schicken, ohne dass es uns groß kratzt. Und es geht auch noch schnell genug. Das ist ein Wunder an Energieeffizienz. Und trotzdem ist Folgendes geschehen, dass der weltweite Energieverbrauch für die gesamte IT in der gleichen Zeit, wo diese Effizienzsteigerung stattgefunden hat, in der gleichen Zeit auch gewaltig sich gesteigert hat. Und jetzt kann man sagen, okay, das liegt daran, dass einfach immer mehr Menschen in den Genuss dieser Technologie kommen. Das stimmt auch wenn man es pro Kopf anschaut. Auch der Pro-Kopf-Stromverbrauch für Computer, Telefon und so weiter, für die ganze Informations- und Kommunikationstechnik, der hat sich historisch gesehen immer gesteigert. Die Zunahme der Energieintensität der digitalen Hardware hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Geräte immer potenter werden. Das heißt, die Chips, auch die Speichermedien, die werden immer leistungsstärker auf kleinerem Raum. Und das erfordert immer komplexere Produktionsmethoden und auch eben immer mehr Energieinput pro Output, also zum Beispiel pro Smartphone. Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung am Einstein Center Digital Future Berlin. Die Smartphones sind einfach leistungsfähiger, sie können mehr und damit steckt dann auch eben mehr Hightech drinnen. Ja, und das Zweite natürlich, insbesondere bei Smartphones, sehen wir halt auch eine Entwicklung wieder zum je größer, desto besser. Das heißt, die größeren Bildschirme, die größeren Gehäuse und all das, das bedarf eben auch mehr Energie im Herstellungsprozess. Die Hardwareproduktion der Informations- und Kommunikationsbranche wird übrigens jährlich energieintensiver, während eigentlich fast alle anderen Branchen des produzierenden Gewerbes jedes Jahr weniger energieintensiv werden. Aber bei der Hardwarebranche ist das leider ein gegenläufiger, nicht nachhaltiger Trend, der da zu verzeichnen ist. Es ist ein Teufelskreis entstanden. Updates für Betriebssysteme und Apps versprechen zum einen neue Funktionen und behobene Bugs. Zum anderen verlangen Updates in der Regel mehr Rechen- und Speicherleistung von der Hardware. Bessere Software überfordert also irgendwann die Hardware. Die ist zwar nicht kaputt, aber veraltet. Das heißt Obsoleszenz. Wir haben sozusagen dieses Prinzip, dass die Hardware lange lebt und die Software noch länger, aber auch eben modifiziert werden kann, sich an neue Bedingungen anpassen kann. Dieses Prinzip haben wir ein bisschen auf den Kopf gestellt, indem wir heute im Softwaremarkt erleben, dass Software so kurze Innovationszyklen hat, dass diese benutzt werden, um Hardware zu entwerten. Informatikprofessor Lorenz Hilti. Das heißt, durch dieses Prinzip der Software-Evolution, dass man also immer, so wie in der Mode, immer was Neues braucht und sich die Software dabei immer auch ein bisschen aufbläst, zum Teil natürlich auch, weil man neue Funktionen haben möchte, zum Teil aber auch einfach mehr als das. Aufgrund dieses Prinzips haben wir dann die Situation, dass man neue Hardware kaufen muss, weil die neue Version der Software anspruchsvoller wird, also höhere Ansprüche an die Hardwarekapazitäten stellt. Und das kennen wir ja alle, das Prinzip. Und wir haben uns längst daran gewöhnt, dass quasi Gegenstände, die aus Hardware und Software bestehen, dass die objektiv nicht altern, aber subjektiv haben wir das Gefühl, die sind alt, die werden alt, obwohl das gar nicht wirklich der Fall ist. Es ist immer nur die Umgebung, die sich verändert und die Ansprüche, die sich laufend verändern. Und das führt dann zu diesem Mechanismus der relativ schnellen Erneuerung von Hardware und Software, die jetzt rein von der Funktion her nicht nötig wäre. Wenn Software-Updates immer schneller neue Hardware erfordern, grenzt das an Erpressung. Was im Sinne des Marktes prächtig funktioniert, ist für die Nachhaltigkeit eine Katastrophe. Und wenn absehbar immer mehr smarte Dinge unseren Alltag bevölkern, verschärfen diese natürlich das ganze Problem exponentiell. Ich sehe tatsächlich ein gewisses Risiko, dass das Prinzip der Entwertung von Material durch Software-Evolution auch auf Gegenstände ausgreift, die wir gar nicht als Informationstechnik sehen. Ja, das kann also auch der Rollladen sein oder es kann eine Lampe sein, oder ein Wasserhahn oder das digitale Türschloss. All diese Dinge sind ja in einer Welt des Internet of Things vorhanden. Also Internet of Things ist ja die Vision, dass ganz viele Objekte des Alltags eben mit Sensoren ausgestattet sind und auch mit dem Internet verbunden sind, sodass die miteinander in Anführungszeichen reden können. Und das macht vieles leichter, das ermöglicht auch die Optimierung ganz vieler Prozesse, kann aber auch natürlich dazu führen, dass wir nicht nur diesen befürchteten Überwachungseffekt haben, sondern auch noch einen anderen negativen Effekt, nämlich die Obsoleszenz dieser Gegenstände kann leichter beeinflusst werden, einfach durch ein Software-Update. Wir denken heute immer, Software-Updates sind prinzipiell etwas Gutes, weil sie ja zur Verbesserung der vorhandenen Software gedacht sind. Allerdings sind sie eben einfach schlicht ein sehr mächtiges Instrument. Und ich denke, da sollten wir natürlich uns dieses Zielkonflikts bewusst werden. Wenn wir die Welt effizienter machen wollen, damit vielleicht auch hoffentlich nachhaltiger, dann müssen wir auch sehen, dass wir nicht gleichzeitig die Überwachung und auch die Sabotage von Prozessen fördern. Sehr viel nachhaltiger kann es dagegen zugehen, wenn die digitale Technologie tatsächlich smart genutzt wird. Im Extremfall könnte man sich sogar vorstellen, dass der Teppich ein Gedächtnis hat darüber, was mit ihm passiert. Also dass der zum Beispiel feststellen kann, wie oft er benutzt wurde oder gereinigt wurde. Oder vielleicht würden da andere Beispiele jetzt noch mehr Sinn machen als gerade ein Teppich. Also mehr auch Gegenstände, die mit einer Abnutzung verbunden sind, die wirklich davon abhängt, wie man sie behandelt. Oder wo das noch stärker der Fall ist als beim Teppich. Und bei solchen Gegenständen, die könnten ja gemonitort werden durch eingebaute Chips. Und dieser Informationsfluss, also eigentlich das Gedächtnis dieses Produkts, das kann ja auch dazu beitragen, dass es eben leichter und optimal wieder zerlegt und weiter verwendet und verwertet werden kann. Heute im Generator: Postfossil geht, postmetallisch nicht. Wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Konsumverhalten. Wir können jetzt shoppen gehen mit einem geringfügigeren Zeitaufwand als vorher, weil wir nämlich zu Hause vom Sofa aus online shoppen können und uns die Sachen nach Hause liefern können. Wir haben zugleich auch Preisvorteile, die wir realisieren können, etwa indem man via Internet auf einen nationalen oder gar transkontinentalen Markt von Produkten zurückgreifen kann und sich dort dann das günstigste Produkt raussuchen kann. Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Wir steigern nicht nur die Zeit und die Kosteneffizienz, sondern wir sparen auch Mühe, also die Schwelle. Der Aufwand, etwas zu betreiben, wird sehr gering. Und da liegen sowohl Chancen für den nachhaltigen Konsum als auch Risiken für das weitere Grassieren eines nicht nachhaltigen Massenkonsums. Wo die Risiken liegen für den Massenkonsum, kann man sich leicht denken. Wenn Shopping günstiger, leichter, zeitsparender wird, dann kaufen die Leute auch mehr. Genau das kann man auch sehen. Da gibt es eine tolle Studie aus den USA, die verglichen hat, Online-Shopping mit stationärem Shopping und dann aber auch nochmal Mobile-Shopping versus Online-Shopping vom PC. Und in allen Szenarien wurde sozusagen mehr konsumiert und auch mehr Geld ausgegeben für Konsum, je mobiler die Leute unterwegs waren. Brandbeschleuniger oder mehr Nachhaltigkeit? Es hängt davon ab, wie wir Konsumenten damit umgehen. Es wird ja nun auch leichter, zeitsparender und müheloser, ökologisch freundlichere Produkte zu erwerben. Kundinnen müssen jetzt nicht mehr quer durch die Stadt laufen, um zum Eine-Welt-Laden zu kommen oder ein Fair- und Bio-Baumwolle-T-Shirt am anderen Ende der Stadt zu organisieren, sondern können halt auch das relativ einfach per Online-Shopping konsumieren. Wir können auch leichter Sachen teilen, etwa über Kleiderkreisel können Kleidungsstücke geteilt werden. Der zweite Effekt ökologischer Art sind natürlich die Lieferungen nach Hause. Hier steckt zwar theoretisch ein Einsparpotenzial drin, denn wenn wir jetzt mal ein Szenario vergleichen, jeder Bürger, jede Bürgerin fährt mit dem Privatwagen zum Geschäft, kauft dort ein oder zwei oder drei Artikel ein und fährt es dann mit dem Auto wieder zurück, dann kann man natürlich durch die Bündelung von Lieferverkehren in einem Lieferauto eigentlich CO2-Emissionen im Verkehr einsparen. Das würde aber nur erfolgen, wenn die Leute wirklich auch gebündelt einkaufen würden, also sich viel mehr Einkäufe auch in einer Lieferung vereinen ließen. Das Gegenteil ist leider der Fall. Die meisten Menschen kaufen ein bei ein ihre Sachen im Online-Shopping eins, anstatt Lieferungen zu bündeln. Downcycling und Recycling. Jedes Jahr werden in Europa 200 Millionen Smartphones verkauft, deren durchschnittliche Lebensdauer unter 2 Jahren liegt. Das ist das Ergebnis der Studie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die der Techniksoziologe Felix Sühlmann-Faul und der Zukunftsforscher Stefan Rammler im Jahr 2018 erstellt haben. Viele Handys landen im Müll, weil wir meinen, das neueste Modell als Statussymbol zu brauchen. Oder weil es zu teuer ist, den schlappen Akku zu tauschen, beziehungsweise konstruktionstechnisch gar nicht möglich. Bisher ist es Privatsache, ob die ausrangierten Geräte in der Schublade, im Müll oder beim Recycling landen. Lorenz Hilti von der Universität Zürich. Eine weitgehend unterschätzte Chance der digitalen Technik für Nachhaltigkeit liegt in der Kreislaufwirtschaft. Wenn wir uns also vorstellen, dass immer mehr Produkte tatsächlich nicht nur downcycled werden, sondern wirklich recycelt werden, wo also aus dem gleichen Material wieder das gleiche Produkt entsteht, so ist das natürlich mit technischen Innovationen verbunden, die zum Beispiel Materialien unterscheiden können, die sortieren können, die auch den Prozess organisieren können, dass das zurückgeht zum Hersteller, der daraus wieder etwas macht. Wenn man ein bisschen weiter denkt, würde man dann eben ganz viele Objekte nur noch mieten statt besitzen. Und dann ist das ja auch eine logistische Frage, wie man all diese Objekte sozusagen in Kreisläufen führt. Und die Hersteller haben dann ein Interesse, möglichst langlebige Materialien zu verwenden, weil sie das ja wieder zurückbekommen. Das alles zu organisieren, so wie heute ja schon zum Beispiel Sharing Economy nur durch digitale Plattformen organisiert werden kann, so kann man dann eben auch diese Kreislaufwirtschaft dank Digitalisierung tatsächlich logistisch auch organisieren. Ich plädiere schon seit mehreren Jahren dafür, dass wir dringend eine Reform der EU-Design-Richtlinie für elektronische Geräte brauchen oder vielleicht eine ganz eigenständige neue IT-Design-Richtlinie auf europäischer Ebene, wo dann eben die Reparierfähigkeit von Geräten festgeschrieben und geregelt wird, wo auch für die Nutzerinnen das Recht auf eigene Reparatur festgeschrieben wird. Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Man verliert ja sofort den Garantiestatus oder irgendwelche Regressansprüche, wenn man ein Gerät mal aufschraubt. Sowas muss sich ändern, damit eben die Bürgerinnen und Bürger auch in Repair-Cafés gehen können und sich dort beispielsweise ihre Displays oder ihre kaputten Akkus auch selbstständig austauschen können, wo eigentlich auch geregelt werden muss, wie die Geräte aufgebaut sein können, zum Beispiel, dass sie eben modular aufgebaut sind, sodass man Einzelkomponenten austauschen kann, dass die Komponenten nicht verklebt werden, sondern eben verschraubt oder gesteckt werden, sodass man sie austauschen kann. Also eine Vielzahl an verschiedenen Details kann in so einer IT-Design-Richtlinie geregelt werden, bis hin zu dann der Verlängerung von Garantiefristen, die auch zu einer verlängerten Lebensdauer beitragen kann. Also da wäre es extrem wünschenswert, wenn hier in den nächsten 1-2 Jahren auf EU-Ebene ein großer Durchbruch erzielt werden kann. Unter dem Motto Schraube locker fordert ein europaweites Bündnis aus Umweltschützerinnen und Technikfans die europäischen Institutionen auf, die Bedingungen für Smartphone-Reparaturen und Software-Updates zu verbessern. Die Petition Recht auf Reparatur soll verhindern helfen, dass die EU nicht wieder, wie schon öfter geschehen, vor den Interessen der Hersteller einknickt. Das Bundesumweltamt ist in die gleiche Richtung aktiv geworden. Seit Januar 2020 gibt es einen blauen Engel für Softwareprodukte. Und da sind mehrere Kriterien für Software-Nachhaltigkeit, die da abgefragt werden für ein Produkt, das diesen blauen Engel bekommen möchte. Also soweit ich weiß, gibt es noch kein Softwareprodukt, das dieses Label bekommen hat. Aber wir können ja hoffen, dass das einen gewissen Einfluss hat in die richtige Richtung. Es geht vor allem darum, welche Ansprüche die Software an die Hardwarekapazitäten stellt. Und zwar auch im Versionsverlauf, also die Lauffähigkeit der neueren Versionen auch auf älterer Hardware ist zum Beispiel ein Kriterium, was positiv zu Buche schlägt. Und es gibt dann auch noch so eine Gruppe von Kriterien, die sind zusammengefasst unter Nutzungsautonomie. Das heißt, kann ich als Nutzer eigentlich mit diesem Softwareprodukt das machen, was ich will? Zum Beispiel nur die Funktionen installieren und nutzen, die ich wirklich brauche und nicht alles, was man mir noch irgendwie unterjubeln möchte. Kann ich dieses Produkt auch wieder loswerden? Kann ich es so beseitigen, dass es keine Spuren hinterlässt und dass ich die Daten, die ich erzeugt habe, mit einem anderen Softwareprodukt trotzdem weiter nutzen kann? Also Kompatibilität, Einhaltung von offenen Standards und solche Dinge spielen da auch eine Rolle. This is my daily routine. Spend my hours on computer screen. I'll lay around for a while. Get feeling like I'm supposed to be. I love the daily routine. Take care of my basic needs. Konzernmacht und Regulierung. Die zugenommene Marktkonzentration im Bereich der digitalen Plattformen, also hier werden ja gerne die großen GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon genannt, in anderen Ländern, China etwa sind das auch noch Tencent, Alibaba und andere, die ist wirklich erschütternd. Das Problem besteht ja nicht nur darin, dass diese Unternehmen eine Menge an finanzieller Macht und Marktmacht auf sich vereinigen, sondern vor allen Dingen auch, dass die Unternehmen eben eine große gesellschaftliche Macht auf sich vereinen, weil sie Zugang zu einem riesigen Pool an Informationen, teils sehr intimen privaten Informationen von Milliarden Erdenbürgerinnen haben. Tilman Santarius, Professor für sozial-ökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Hier muss schnell gehandelt werden. Also das Fenster der Möglichkeiten schließt sich in den nächsten Jahren, der Macht, der wachsenden Macht dieser Unternehmen überhaupt noch etwas entgegenzusetzen. Mit der Macht an Informationen und der Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen, werden diese Unternehmen jetzt auch in den nächsten Jahren die Algorithmen der künstlichen Intelligenz der Zukunft entwickeln. Und das wird dann nochmal eine ganz andere Dimension der gesellschaftlichen Beeinflussung und Manipulation nach sich ziehen. Also wir brauchen schnelle politische Regulierung, einerseits um alternative Geschäftsmodelle, alternative Konsumpraktiken zu ermöglichen und andererseits aber auch ganz klar monopolrechtlich, kartellrechtlich, um die Informations- und teils auch Marktmacht dieser Unternehmen zu brechen. Wirtschaftliche Interessen und Marktmacht stehen ökologischer Einsicht und politischer Regulierung entgegen. Und das gilt nicht nur für die Elektronikbranche. Es gab schon mal auf EU-Ebene die Diskussion darüber, ob Geräte stärker modular aufgebaut werden sollen und Teile nicht mehr verklebt werden sollen. Und da hat dann aber auch zum Beispiel eine deutsche Klebstofffirma aus Düsseldorf, die mit Tiernamen auf Klebstofftuben wirbt, ganz stark dagegen lobbyiert, weil das natürlich ein Einbruch von einem Geschäftsfeld ist, wenn die Teile in den Smartphones und anderen Geräten nicht mehr verklebt werden, sondern anders wie dort befestigt werden. Also da verlieren natürlich dann auch solche Unternehmen ihre Märkte. Und das sind dann auch teilweise die Widersacher von solchen Nachhaltigkeitsreformen, die es gilt zu überwinden. Das braucht nicht nur guten Willen, sondern auch politische Durchsetzungskraft, damit sich ein Kreis schließt zwischen dem individuellen Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten, den kulturellen und politischen Werten einer Gesellschaft und der politisch-ökonomischen Struktur im nationalen und auch transnationalen Raum. Was auf allen drei Ebenen angestrebt werden muss, ist die sogenannte digitale Suffizienz. Tilman Santarius. Mit dem Leitbild der digitalen Suffizienz versuchen wir eben ein positives Narrativ der Digitalisierung als Brandbeschleuniger oder Modernisierungsmaschine entgegenzuhalten. Digitale Suffizienz würde dann dafür stehen, dass die Digitalisierung und die Nutzung der digitalen Tools und Apps uns darin ermächtigt, und es uns ermöglicht, einen genügsameren, suffizienteren Lebensstil zu führen. Da sollte eigentlich der tiefere Sinn einer Gestaltung der Digitalisierung für die Zwecke der Nachhaltigkeit liegen, nicht um Effizienzen zu optimieren, sondern um Konsumenten, Nutzerinnen, aber auch eben die Industrie und den Handel zu ermächtigen, Geschäftsmodelle und Konsumpraktiken zu verfolgen, die mit weniger auskommen. Und da gibt es ja auch jetzt schon ganz tolle Chancen. Also man kann ja, um nochmal auf Stichwort Konsum zurückkommen, Digitalisierung nutzen, um eben mehr Geräte zu teilen, um mehr Secondhand zu erwerben und viel leichter als früher auf Flohmärkten, nämlich eben per Mausklick. Man kann sich auch jede Menge Do-it-yourself-Anleitungen im Internet angucken, um selber stärker zu einem Prosumenten zu werden, also jemand, der selber auch einen Teil seiner täglichen Bedürfnisse befriedigt und die nicht am Markt zukaufen kann. Und ja, natürlich können auch ganz neue Geschäftsmodelle etabliert werden, die mehr auf Sharing ausgelegt sind, und zwar auf Sharing zwischen Menschen und nicht auf große digitale Sharing-Plattformen. Also hier gibt es eine ganze Reihe von tollen Chancen, wie die Digitalisierung zu suffizienteren Lebensstilen beitragen kann. Und das, denke ich, ist der positive Narrativ. Mehr und mehr gelangt das Themenfeld von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf die politische Agenda. So hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Aktionsplan unter dem Titel »Natürlich, digital, nachhaltig« erstellt. Darin heißt es leider noch ein wenig unverbindlich: Die Digitalisierung soll dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen dienen und darf ihm nicht entgegenstehen. Dies bedeutet, dass natürliche Ressourcen, Ökosysteme und ihre Artenvielfalt sowie das Klima geschützt werden. Sie soll damit einen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in ökologischer Hinsicht leisten und dabei helfen, Ökonomie und Ökologie miteinander zu vereinbaren. Das Ziel ist wieder einmal formuliert. Ob aber Ökonomie und Ökologie miteinander zu vereinbaren sind, ohne dass man einschneidende Veränderungen in Produktion und Konsum vornimmt, kann durchaus bezweifelt werden. Die Lösungsvorschläge, die aus der Zivilgesellschaft, den Umweltverbänden, der Klimabewegung und Nichtregierungsorganisationen kommen, stimmen da weitgehend überein. Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation können sich nur gegenseitig verstärken, wenn sie nicht dem freien Spiel der Kräfte auf dem Weltmarkt überlassen werden. Noch gehen die staatlichen und internationalen Steuerungsmöglichkeiten nicht weit genug, wie etwa die kommende EU-Verordnung für Konfliktrohstoffe zeigt. Denn diese betrifft nicht die Hersteller, sondern nur die Importeure der Mineralien und Metalle. NGOs wie WEED bemängeln zudem, dass der Verordnung Transparenz und Kontrolle fehlen. Dazu kommt, die öffentliche Hand selbst nutzt ihre Marktmacht nicht. Eine noch viel größere Marktmacht als Endverbraucher hat letztendlich die öffentliche Hand. Das heißt, wenn der Staat einkauft, sowohl große Rechenzentren, neue PCs für die Verwaltung oder für Schulen, dann hat das noch eine ganz andere Marktmacht, als wenn ein Einzelner ein Handy kauft oder einen neuen PC kauft. Annelie Evermann, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte und faire Beschaffung bei der NGO WEED. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass der Staat sich bei der öffentlichen Beschaffung Nachhaltigkeitsregeln aufsetzt und die auch verbindlich einfordert beim Einkauf. Da hatte die EU-Kommission im Zusammenhang mit der EU-Konfliktmineralienverordnung eigentlich für sich selber die Vorgabe festgeschrieben, dass sie ab sofort bei diesen 4 Konfliktmineralien menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einfordern wollen beim Einkauf. Seitdem ist aber tatsächlich von der EU-Kommission nichts mehr passiert. Alle anderen begleitenden Maßnahmen sind angegangen worden, wie zum Beispiel, dass man Kleinbergbau vor Ort auch unterstützt, dass man die Wirtschaft unterstützt mit Handreichungen, wie sie Konfliktmineralien eher vermeiden. Aber dieser eigene Einkauf und damit auch der eigene Handlungsansatz, den hat die Kommission noch nicht verfolgt. Bisher geben Bundesregierung oder Bundesländer bei IT-Ausschreibungen nur selten verbindlich vor, dass bei den Produkten, die sie einkaufen, soziale und Menschenrechte eingehalten werden müssen. Es gibt einzelne Kommunen, die da letztendlich Vorreiter sind und die das schon machen und zeigen, dass das geht, wie beispielsweise Barcelona oder Stockholm. In Deutschland ist mir im Moment noch kein Beispiel bekannt. Aber sowas müsste natürlich auch flächendeckend erfolgen, weil das sind dann ganz andere Massen von Smartphones, PCs, Servern, Druckern, die eingekauft werden. Und wenn das genutzt werden würde, dann wäre es auch ein Anreiz für Hersteller, die sozialen Kriterien ernster zu nehmen und nicht vor allem für einen billigeren Preis zu produzieren. Zunächst einmal glaube ich, was die Umweltökonomie schon lange gesagt hat, wir brauchen überall Preise, die die Wahrheit sagen. Und das haben wir natürlich jetzt gerade im Cyberspace überhaupt nicht. Ja, wir sehen überhaupt keinen Zusammenhang zwischen einer Dienstleistung oder Information, die wir bekommen, und dem, was wir dafür zahlen. Es ist völlig entkoppelt. Vieles ist gratis. In Wirklichkeit verdient jemand mit den Daten, die er da rauszieht und so weiter. Und ich denke, das schafft Fehlanreize. Es ist einfach nicht mehr transparent, welches Verhalten sozusagen wo wie viel Aufwand erzeugt, wo wie viel Energie kostet und auf welche Weise zu Datenflüssen führt, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Das wäre der erste Punkt. Also Transparenz in den Preisen, auch in der digitalen Ökonomie. Und ein weiterer Punkt wäre natürlich, dass die Rohstoffe, die in der Hardware stecken, auch adäquate Preise haben. Die werden unter so ungünstigen Bedingungen für Mensch und Umwelt gewonnen, dass sich das eigentlich im Preis reflektieren müsste. Und dann würde man auch die Hardware mehr schätzen und nicht so schnell es sich gefallen lassen, dass die Hardware durch neue Software entwertet wird. Und so hätte man vielleicht auch von daher über den rein ökonomischen Anreiz ein bisschen ein wieder zurechtgerücktes Weltbild, was denn etwas wert ist an Material und was nicht. Tatsächlich ist es eben das, worum es am Ende geht. Ein neues Weltbild. Ein Weltbild, in dem die Möglichkeiten der digitalen Transformation sinnvoll und bewusst genutzt werden und in dem Nachhaltigkeit ein verbindliches Leitmotiv bildet. Es gibt Methoden und Techniken, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die beiden großen Transformationen unserer Zeit, miteinander in Einklang zu bringen. Es gibt sie für die globale Politik und es gibt sie für das alltägliche Verhalten jedes einzelnen Menschen. Aber es gibt sie nicht ohne den Willen dazu. Und es gibt sie nicht ohne Übereinkünfte. Darüber, dass nicht alles produziert werden darf, was der Markt hergibt. Darüber, dass nicht reiche Länder ihre digitale Alltagskultur zulasten der Menschen in ärmeren Ländern entwickeln dürfen. Darüber, dass es faire Preise und transparente Produktionsbedingungen auch für die schöne neue Welt der digitalen Kommunikation geben muss. Darüber, dass die enormen Potenziale der Digitalisierung auf die Lösung drängender Fragen von Gesellschaft und Umwelt und nicht auf Profitmaximierung gerichtet werden müssen. Darüber, dass unvernünftiges und unmoralisches Konsumverhalten nicht auch noch belohnt werden darf. Darüber, dass die Macht der globalen IT-Konzerne nicht ins Unermessliche wachsen darf. Darüber, dass wir mit der Digitalisierung ähnlich umgehen müssten wie mit anderen Ressourcen. Also im Sinne einer bewussten Bedarfsdeckung und nicht im Sinne beschleunigten Wegwerfkonsums. Im Sinne des fairen Teilens und nicht im Sinne eines Konsumwettbewerbs. Darüber, dass all das, was die Digitalisierung an Möglichkeiten beim nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen, bei der Entsorgung und beim Recycling und bei der Gestaltung des Alltagslebens bietet, nicht immer wieder von der Gier nach dem Schnelleren, dem Bequemeren, dem Potenteren und dem Modischeren aufgefressen wird. Vielleicht bietet ja der große Einschnitt der Corona-Krise eine besondere Chance, hinterher nicht einfach zum Weiter-so-wie-vorher zurückzukehren. So vielleicht könnte es doch noch etwas werden mit einer Welt, in der wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit als geschwisterliche Transformationen voranbringen. Postfossil geht, postmetallisch nicht. wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Sendung von Markus Metz. Es sprachen Annette Wunsch und Rahel Contes. Ton und Technik Christiane Schmidtbauer. Musikauswahl Sabine Gietzelt. Redaktion Thomas Kretschmer.